1. David musste das Volk, das bei ihm war, und ernannte Anführer über Tausendschaften sowie über Hundertschaften, die militärische Struktur zu festigen. 2. Teilte das hier in drei Gruppen auf, die unter dem Kommando von Job, Abiskai und Ittai standen, und kündigten, selbst mit in den Kampf zu ziehen. 3. Die Soldaten widersprechen jedoch und erklarten, dass sein Leben wertvolle sei als das von Zentosen Kriegen, weshalber zur Unterstützung in der Stadt bleiben soll. 4. Der König akzeptiert ihren Rat und stellte sich in das Stadte, waren die Truppen Jordnet nach ihren Einheiten in den Kampf zogen. 5. David gab den drei Befehlshaben vor den Orden des gesamten Volks die strikte Anweisung, seinen Sohn Absalom waren der militärischen Auseinandersetzung mild zu behandeln. 6. Das hier zog daraufhin ins Feld gegen die Israeliten, und es kam im Wald von Mahanaim zu einer entscheidenden militärischen Konfrontation. 7. Die Truppen Davids besiegten das hier Israels, wobei die Verlusten diesem Tag mit 20.000 gefallenen Mannen außerordentlich hoch waren. 8. Die sich die Kämpfer über das gesamte Gebiet ausbreiteten, forderte das unwegsame Geland des Walds und jenem Tag mehr Opfer unter den Soldaten als das Schwert. 9. Waren der Flucht begegnet Absalom zufällig den Mannen Davids, als sein Maultier unter einer dickten Eich hinderschlief, werfing sich sein Kopf in den Zweigen. 10. Ein Soldat beobachtet diesen Vorfall und informiert Job darüber, dass Absalom hilflos in den Asten einer Eich hangen gesehen habe. 11. Job fragte den Mann Emporto, warum ihn nicht sofort getötet habe, die er in für dies Tat mit Silber und einem wertvollen Gürtel belohnt hat. 12. Der Mann entgegnet jedoch, dass selbst für 1000 Silberstück kein Gewalt gegen den Königsen angewendet hat, die den Befehl des Königs respektiert. 13. Fügte hinzu, dass ein solche Tat dem König ohnehin nicht verborgen geblieben wären Job ihn in diesem Fall wahrscheinlich nicht vor der königlichen Strafe geschützt hat. 14. Job erklärt, dass kein Sieg mehr mit weiteren Diskussionen verlieren will, woraufhin drei Spieß ergriff und sie Absalom in die Brust stieß, waren diese noch lebend in der Eich feststeckte. 15. Daraufhin umzingelten zen Waffenträger Joabs den verwundeten Absalom und tokten in endgültig, den Kampf zu binden. 16. Job ließ das Horn blazen, die Verfolgung der Israeliten abzubrechen. Die er die militarische Auseinandersetzung nach Absaloms Tod verbindet erklärt. 17. Sie warfen Absaloms Leichnam in ein Großgrube im Wald und errichteten einen gewaltigen Steinhofen über ihm, waren die übrigen Israeliten in ihr Heimat flohen. 18. Absalom hat sich bereit zu Lebzeiten ein Denkmal im Königstall errichtet, im seinen Namen zu verewigen, die er kein Mannlichen nach kommen bisas, die dies aufgab hatten übernehmen können. 19. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, bat Jobum Erlaubnis, dem König die Botschaft zu bringen, das Gott im gerechte Krieg gegenüber seinen Feinden verschafft habe. 20. Job lente dies Jedoch ab und erklärt, dass und diesem speziellen Tag kein geeigneter Bot sei, da der Sohn des Königs gestorben war. 21. Stattdessen befahl Job einem Kushiten, dem König berichtet über die Erenis zu erstatten, woraufhin dieser sich vernäht und sofort loslief. 22. Ahimaaz beharrt jedoch darauf, ebenfalls zu laufen, obwohl Job ihn warnte, dass für dies nachricht keinen Botenlohn zu erwarten habe. 23. Nachdem die Erlaubnis schließlich erhalten hat, wollte Ahimaaz den Weg durch die Ebene und überholt den Kushiten aufgrund seiner Schnelligkeit. 24. Waren Davids Wischen den bei den Toren der Stadt war tiet, bemerkt der Wachter auf der Mauer einen einzelnen Mann, der herbeilte. 25. Als der Wachter dies dem König meldet, du tiet David die Tatsache, dass der Boot all ein kam, als Zeichen für ein positiv Nachricht. 26. Kurz darauf entdeckt der Wachter einen zweiten Läufer und informiert den König, der Orchen diesem Fall ein Gutbotschaft vermutet. 27. Der Wachter Okantium Laufstil den Sohn Zadoks, woraufhin der König schlussfolgert, dass ein so rechtschaffener Mann ne gut Neuigkeiten bringen kann. 28. Ahimaaz rief dem König schon von weitem einen Friedensgruß zu, warf sich vor ihm nieder und preis Gott für den Sieg über die Rebellen. 29. Auf die Dringen Frage des Königs nach dem Wohlergehen Absaloms antwortet Ahimaas ausweichend, dass Zwar einen großen Aufruhr bemerkt, aber keine Details erfahren habe. 30. Der König weiß innen, Beseit zu treten und zu warten, woraufhin Ahimaas stehen blieb, waren der zweite Boot eintraf. 31. Der Kushit verkündet dem König, das Gottim und diesem Tag recht verschafft und in von der Hand aller befreit habe, die sich gegen in erhoben. 32. Als der König ernüt nach Absalom fragte, antwortet der Kushit diplomatisch, das ist allen Feinden des Königs so ergehen mode wie diesem Jungen Mann.